dass mein Herz die Münze sei. Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesu, scheue, die ich dir, mein Jesu, steure, dir, mein Jesu, steure. Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesu, steure, die ich dir, mein Jesu, steure, die ich dir, mein Jesu, dir nach dir, mein Jesu, steure, dir, mein Jesu, steure. Nicht allzu rein, ach so komm doch und erneue, ach so komm doch und erneue, ach so komm doch und erneue, dein schöne Platz in Schmelz und präge, dass dies Ebenbild in mir ganz erneuert glänzen, ganz erneuert glänzen mir.